Um 6:45 kommt Wilson nach Hause. Sandy ist im Wohnzimmer und sieht sich die Abendnachrichten an. Am Küchentisch ist nur ein Platz gedeckt. Es sieht traurig aus. »Hey, Schatz«, ruft er. »Essen ist im Ofen. Das Hühnchen ist wahrscheinlich längst trocken. Du hast gesagt, du kommst um 5 nach Hause.« »Ist was dazwischen gekommen?« »Bei dir kommt immer was dazwischen.« Hatte er Sandy wirklich gesagt, dass er um 5 zu Hause sein würde? Wilson kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern. Aber er erinnert sich an Crocker, der vermutlich mittlerweile in der Untersuchungshaftanstalt rumsitzt und wartet. Wie der gesagt hat, es geht ganz subtil los. Er nimmt das Hühnchen und die Kartoffeln aus dem Ofen und die grünen Bohnen aus dem Dampfkochtopf vom Herd. Die Kartoffeln sind okay, das Hühnchen und die Bohnen sehen dagegen nicht mehr sonderlich frisch und appetitlich aus. »Hast du die Sachen von der Reinigung abgeholt?« Er hält mitten beim Durchschneiden oder besser gesagt beim Durchsäbeln der Hühnerbrust inne. »Was für eine Reinigung?« Sie steht auf und erscheint in der Tür. »Unserer Reinigung. Ich hab's dir doch gestern Abend gesagt, Frank. Mein Gott!« Sein Handy klingelt. Er löst es vom Gürtel und sieht aufs Display. Käme der Anruf von seinem Partner, würde er ablehnen. Aber das ist nicht der Fall. Es ist Captain Alvarez. »Ich muss ran.« »Klar musst du«, sagt sie und kehrt ins Wohnzimmer zurück, damit sie die neuesten Covid-Todeszahlen nicht verpasst. »Bei Gott, das musst du!« Er überlegt, ob er ihr nachgehen und sie besänftigen soll, aber es ist sein Boss, also nimmt er den Anruf an. Er hört zu, was Alvarez ihm erzählt und setzt sich dann. »Wollen Sie mich verarschen? Wie?« Seine aufgeregte Stimme bringt Sandy wieder an die Tür, seine zusammengesackte Haltung, Handy am Ohr, Kopf nach vorn geneigt, einen Unterarm auf dem Oberschenkel, veranlasst sie, an den Tisch zu treten. Wilson lauscht, dann beendet er das Gespräch. Er trägt seinen Teller zur Spüle und räumt alles in den Mülleimer. »Ah, das verdammt perfekte Ende für einen verdammt perfekten Tag.« »Was ist passiert?« Sandy legt ihm die Hand auf den Arm, sie berührt ihn nur leicht, aber es tut gut. »Ach, wir hatten einen Typen in Gewahrsam, der seine Frau brutal ermordet hat. Ich war am Tatort ziemlich übel, das Ganze. Die Küche voller Blut, sie mittendrin. Auf dem Revier habe ich heute die vorläufige Befragung durchgeführt. Der Täter war total durchgeknallt, hat behauptet, seine Frau wäre ein Alien gewesen, Teil einer Invasionsstreitmacht.« »Oh mein Gott.« »Pfah, er hat sich umgebracht. Bei der Aufnahme im Gefängnis hat er sich einen Kugelschreiber geschnappt, ihn von der Kette abgerissen, an der er hing, und sich damit direkt in die Halsschlagader gestochen. Alvarez meint, dass es vielleicht einfach nur Pech war, aber der Sergeant bei der Aufnahme sagt, es hätte ausgesehen, als wenn er genau wusste, wo er zustechen muss.« »Vielleicht hatte er eine medizinische Ausbildung.« »Sandy, er war Klempner.« Das bringt sie zum Lachen, woraufhin auch Wilson lachen muss. Er lehnt die Stirn gegen ihre. »Es ist nicht witzig, ich weiß«, sagt Sandy, »nur wie du's gesagt hast, Klempner.« Und wieder lacht sie. »Er hat sich gewehrt«, sagt Alvarez. »Die ganze Zeit, als das Blut rausgespritzt ist, hat er sich gegen Hilfe gewehrt. Als er ohnmächtig war, haben sie ihn ins Presbyterian gebracht, aber da war es schon zu spät. Der Blutverlust war einfach zu groß.« »Mach den Fernseher aus«, sagt Sandy. »Ich rühre dir noch ein paar Eier zusammen.« »Mit Schinken?« »Ist schlecht für dein Cholesterin, aber heute Abend? Okay.«